Dialoge Seite 301. Was mich betrifft, so werde ich selten zum Volke reden, bloß einmal im Jahr, im Übrigen da und dort bei gewissen großen Anlässen.